Irgendwann schoss mir ein Gedanke durch den Kopf. Wenn es jemanden wie mich auf der Welt gibt und ich an einem Ende des Spektrums bin, könnte es dann nicht auch jemanden geben, der das Gegenteil von mir ist, am anderen Ende? Jemand, der nicht krank wird, der nicht verwundbar ist wie der Rest von uns. Und er weiß es wahrscheinlich nicht einmal. Diese eine Figur, von der diese Geschichten handeln, deren Bestimmung es ist, die gesamte Menschheit zu beschützen, durch die schiere Existenz des Helden wird der Antagonist zu dessen Gegenspieler, der auf der falschen Seite steht. Und so wird in den feindseligen Augen des Antagonisten der Held umso mehr zum Helden. Was Aschenputtel mit dem Alten Testament zu tun hat. Die Heldenreise und ihre wichtigen Bestandteile sind immer wieder neu beschrieben worden, ihr Kern und ihre Struktur bleiben jedoch erstaunlich konstant. Vor allem die modernen Drehbuchschulen mit ihren sehr strukturalistischen Herangehensweisen an erfolgreiche Geschichten kennen einige Schemata, die letztlich alle auf Campbells Monomythos zurückgehen. Save the Cat, the last book on screenwriting you'll ever need, von Blake Snyder. Ein Standardwerk des Plottens, also des Aufbauens einer Geschichte nach festgelegten Schemata, betont zum Beispiel die generelle Gültigkeit der Heldenreise und ihrer Beats, wie Snyder ihre verschiedenen Schritte nennt. Snyder zufolge kann ein vergessener oder falsch gesetzter Plotpunkt einen ganzen Film untauglich machen. Titelgebend für sein Buch ist der Moment im ersten Akt einer Geschichte, an dem die Heldin eine Katze oder jemand etwas anderes rettet, also etwas moralisch Vorbildliches oder wenigstens Grundsympathisches tut. Diese mit der folgenden Geschichte nicht direkt verbundene Handlung dient erzählerisch gesehen nur einem Zweck. Wir sollen unsere Helden sofort als solche erkennen, sie mögen und ihnen dadurch bereitwillig ins Ungewisse folgen.